Zweitens, das Wesen des Geldes in der jüdischen Wirtschaftsordnung. Das Geld, die Pekunia, das Verheerdete, das auf zählbare Werteinheiten gebrachte, musste begreiflicherweise der eigentlichste Bereich des beweglichen Geistes sein und bleiben. Ist doch dies Vergleichsmittel zum Zwecke der Austauschbarkeit und Erwerbung der Dinge nur dem Arier Vergleichs- und Austauschmittel? Und muss es doch demjenigen, der von ihm aus an das Bedenken von Ware und Wert, von Mensch und Welt herantrippt, zum Selbstzweck, zum eigentlich Seienden, zum Wesentlichen werden, von dem aus das hiermit zu Erwerbende sich leicht und mühelos beschaffen lässt, sofern nur dieses alle Beherrschenden jene Rolle auch von den durch es zu knechtenden Menschen zugewiesen wird, die Zion zu seiner Weltherrschaft benötigt. Abermals werden wir sehen, dass die ganz anders geartete, ja entgegengesetzte Denkpfeilrichtung hier wie in allen Wirtschaftsfragen entscheidend ist, so zwar, dass die arische Beziehung zum Gelde die ist, ich komme durch meine Arbeit dazu, mir das Tauschmittel Geld zu erwerben, womit ich alle übrigen zu meinem Leben nötigen Dinge erlangen kann. Wohingegen der jüdische Gedankengang wahr ist und sein wird, ich komme durch mein Geld dazu, mir die Waren zu verschaffen, die die Menschen hervorbringen, also auch die wahre Arbeit, die als eine neben anderen Waren die Kaufkraft meines Geldes mir verschaffen kann. Während also der Arier gemäß seiner Struktur bei dem Gedankengang Arbeit erwirbt Geld als Mittel zu den übrigen lebensnotwendigen Waren verharren soll, sagt der Jude, Geld ist Selbstzweck, da es jene Ware ist, vermittels derer ich mir jede beliebige andere Ware inklusive der Arbeit verschaffen kann. Habe ich das Geld, so gehört die Welt mir. Man sieht, es ist simpel genug. Soll der Jude die Weltherrschaft erlangen, so muss es ihm einfach gelingen, seine Auffassung vom Gelde zu der übrigen Menschheit zu machen, was ihm im Laufe der Jahrhunderte seine Gabe, die Menschen das Denken zu lassen, was ihm genehm ist, auf das Schönste verschaffte. Ist mithin das Geld, die allen übrigen Waren der Erde übergeordnete Ware, die man nur besitzen muss, um alles, was man mag, sein eigen zu nennen, dann heißt es eben, sich allenthalben dieser wichtigsten aller Weltsware zu bemächtigen, da einem ja derart alles Übrige von selber in den Schoß fällt. Gelingt es demnach dem also Denkenden, der übrigen Menschheit seine Denkweise vom Gelde aufzuzwingen, was sollte dann noch irgendwem im Wege stehen, dass diejenigen, die das derart gedeutete und gewandelte Geld besitzen, zu Herren über Menschen, Waren und Werte werden, da ihre Wertungen das Sein und Gesetz kritiklos von allen Menschen angenommen worden sind? Nun aber ist das Geld das lebensvermittelnde Element für alle Menschen, insofern es alle die Dinge, die einer brauchen mag, ihm zu verschaffen imstande ist. Wenn nun aber der eine es hat, der andere aber nicht, was Wunder, dass dieser andere stets gewohnt war, zu dem einen hinzugehen und ihn zu bitten, gib mir dein Geld, ich brauche es. Und was Wunder, dass dieser eine dann sagte, auch ich könnte es für meinen Bedarf benutzen, wenn du es aber haben willst, musst du mir dafür etwas geben. Da dieser aber selber keine Dinge dafür geben kann, dieweil er ja das Geld eben benötigt, sich welches zu kaufen, so bleibt nichts anderes übrig, als dem Borger zu versprechen, wenn der Bedürftige es haben wird, zur Entlohnung für das Überlassene späterhin vom gleichen Gelde noch etwas hinzuzulegen, wenn er es zurückbringt, ohne welches Versprechen der Besitzer des gewünschten Geldes es ja auch nie dem anderen gegeben hätte. Wir sehen bei dieser absichtlich ganz primitiven Darstellung des Geld-Leih-Problems, dass ja die Vergütung für das Geliehene eine natürliche Sache ist, die sich ja auch abspielen würde, wenn das Geliehene ein Gegenstand des täglichen Gebrauches wäre. Was ist aber nun wohl der entscheidende Unterschied? Merkwürdig genug, dass es nie so recht beachtet worden ist. Dass jeder andere Gegenstand entweder überhaupt nicht zurückgegeben werden kann, weil, wie beim Nahrungsmittel, sein Gebrauch mit seinem Verschwinden zusammenfällt, oder aber, wenn ja, so doch nur in der durch den Gebrauch der Ware verringerten Zustande, dieweil alle verdenkliche Materie, also durch Arbeit gewonnene gestaltete Sache, kurz Ware, nicht nur durch die Zeit an und für sich, sondern eben auch durch den Gebrauch, für den sie bestimmt ist, an Gebrauchsfähigkeit, an Gestaltung, also an Wert verliert. So ist es denn ganz natürlich, dass wer so etwas von seinem Nebenmenschen vorübergehend haben möchte, ihm zwar nicht den vollen Wert, doch aber als Abnutzungsgebühr so viel in den Einheiten der landesüblichen Wertmesser geben, das heißt zahlen muss, dass der sukzessiven Entwertung durch den Gebrauch entspricht. So ist es denn nur recht und billig, dass der Gegenstand, wenn er dem ursprünglichen Besitzer zurückgegeben wird, dem ursprünglichen Werte beim Ausleihen durch Hinzufügung von so viel Geldeinheiten, als der Entwertung entsprechen mögen, anzugleichen sein wird. So wurde der Gebrauch, der ein Verbrauch zu nennen ist, ordnungsmäßig bezahlt, und es sind beide Teile auf ihre Rechnung gekommen im zahlenhaften wie im praktischen Sinne des Wortes. Wenn wir nun den gleichen Vorgang beim Gelde durchdenken, so kommen wir sofort auf einen entscheidenden und höchst bedeutsamen Unterschied. Dieser Gebrauchsgegenstand verliert durch den Gebrauch nichts von seinem ursprünglichen Werte, dieweil er, der Wertmesser, in jedem seiner einzelnen Exemplare gleichwertig an diese als Individuen nicht gebunden ist und durch Zeit und Gebrauch nichts an seiner Wesenheit verlieren kann. Man sieht, dass wegen dieser Beständigkeit des Geldes in seiner ideellen Urverfassung ein Fingerzeig liegt für die völlig anders zu beurteilende Vergütung, die mit der zeitweisen Überlassung desselben verbunden sein muss. Die richtige Erwägung aber kann hier nur folgende sein. Die Überlassung einer Summe Geldes zum Gebrauch kann dadurch vergütet werden, dass bei der Rückgabe ein Bruchteil der Gesamtsumme, dessen Höhe von der Dauer der Zeit der Überlassung abhängt, hinzugefügt werden muss, als Ersatz für die verlorene Möglichkeit, das Geld während dieser Zeit als Besitzer desselben selber zu verwenden. Wird aber etwa alle Jahre eine Teilsumme an den Besitzer zurückgezahlt, so ist dies selbstverständlicherweise eben als eine Teilrückzahlung zu betrachten, deren Summierung in dem Augenblicke abgeschlossen ist, wo die gesamte rückgezahlte Summe jene Höhe erreicht hat, die durch die Dauer der Zeit, während welcher das Geld dem Besitzer entzogen war, den hinzuzufügenden Leihbetrag errechnen lässt, so dass zum Schlusse die entliehene Summe mehr dem hierfür ausgemachten, durch die Leihdauer zu bestimmenden Entleihungsbruchteil erreicht worden ist. Dies ist die bei der Unentwertbarkeit des Geldes einzig mögliche Auffassung von Leihe und Leihegebühr. Dass der Arier eben in seinem Unverständnis des Geldwesens sich vor Jahrhunderten und Jahrtausenden eine andere Art der Leihgebühr aufschwatzen ließ, ist eben Triumph und zugleich nie durchschautes Geheimnis des jüdischen Weltsieges gewesen, welchen Triumph wir in der sogenannten Heiligen Schrift des Öfteren zwischen den scheinbar nur sachlich aufzählenden Zeilen zu lesen vermögen. Dort, wo die Kinder Israels konstatieren, dass die zahlreichen tributpflichtigen Staaten zinsten, zinsten und abermals zinsten.